ho, meine lieben Motherfucker, was geht da draußen? Ich muss doch gerade mal kurz Audio checken. Haben wir Audio? Haben wir Audio? Ja, wir haben Audio. Perfekt. Wir haben Audio. Wir haben Audio. Hallo und herzlich willkommen. Das hier wird euch hoffentlich noch in irgendeiner Form, bin ich überhaupt egal, wird ja, euch hoffentlich noch irgendwie vor Jahresende erreichen. Der letzte Podcast. Der letzte Knackpunkt 2016. Tolles Jahr. Super Jahr. War geil. Total. Ja. Super. Und das müssen wir halt ertränken. Und dafür haben wir... Da, da, da. Nee, wo ist eigentlich Türchen 1? Die Adventsbar. Da unten ist Türchen 1. Aber das ist meine, das ist deine. Und neben der Adventsbar haben wir auch ein paar Gäste hier. Weil wir haben nämlich unsere schweizerische Delegation vom Knackpunkt Schweizerland. Schwitz. Schwitz. Schwitz. Ja, dem schwitzenden Knackpunkt, okay. Ja, wir sind ein bisschen feindlich. Yes. Das wird sich mit dem Alkohol treiben, weil wir sind nämlich Team A. Team Steffi. A, die Alkoholose. Was? Patrika? Pascal. Oh. Nein, wir sind noch nicht mit Alkohol, aber das wird sich schon zeigen. Ich nenne dich einfach mit dem P. Irgendwelche P-Namen sind alle für dich gedacht, ja? Okay. Patricia. Also. Hi, Patricia. So. Und da haben wir die Svetlana und mit mir den Christoph. Nein. Christian und Sven, Steffi, Pascal. Wir alle trinken den Adventskalender. Türchen 1. Was gibt's denn? Worauf hoffen wir? Irgendwas, was nicht Kräuter ist, oder? Gibt's in jedem das Gleiche, oder? Ich glaube. Ich hoffe, wenn nicht, dann müssen wir Teams machen. Also Seite links gegen Seite rechts, was geteilt wird. Wo haben wir denn? Boah, nee. Sambuca. Okay, es ist auch immer das Gleiche. Ja, Sambuca. Das heißt, diesmal werden wir sie nicht anzünden, weil ich den Plastikdinger nicht traue. Wer ist jetzt mit wem? Trinken wir jetzt einfach pro Seite, weil es einfach zum Einschütten ist? Oder? Ja, wir trinken sowieso alle das Gleiche. Also wir gießen einfach ein von eins, und das ist ja eh, wir machen gleich. Am besten direkt über dem Eimer, weil dann. Hilfti, hör auf, nein! Da ist noch mehr als genug drin. Oh nee. Und diesmal ohne anzünden, und es fängt schon so gut an. So, wer von euch mag Sambuca? Nein. Du magst Sambuca? Grundsätzlich schon, ja. Kannst du ihn unter dem Tisch oder in den Mülleimer? Ist egal. Gut. Das Ding will. Wirf's einfach in den Mülleimer, wenn's fertig ist. Ich bin jetzt schon unfähig, ich krieg das nicht aufgemacht. Sollen wir schon mal, oder? Fängt ihr gut nach, wir warten. Ja, es ist irgendwie. Sehr gut zugeschlagen. Ja, wir können nicht trinken, tut uns leid, wir kriegen halt nichts. Nein, ihr kriegt den auch. Ich hoffe, das Mikrofon ist gut eingestellt. Ich muss das jetzt mit Frau machen. Das ist halt irgendwie doof da. Ja. Muss es eine Frau machen. Wow, du bist so sexistisch, ja? Alter, stehen die nicht? Oh mein Gott, ich glaube, die stehen nicht. Doch, aber... Schlecht! Oh mein Gott! Man kann sie nicht abstellen. Teddy, warum gibt es bei euch scheiß Pinchen, die man nicht abstellen kann? Hast du? Wo hast du deins, frage ich mich da, wenn die Dinger nicht stehen. Tag gescheitert. Wo hast du deins? Hat sie hier gestellt für ihr. Ach so. Das ist irgendwie der Metall... der nicht ab möchte. Ja, warte, gib mal. Ja, unser großer, starker Sven muss ran. Und er kriegt es auch nicht hin. Schaffst du's? Ja, und? Das schneller, faster, harder. Ja, das Ding ist am Arsch. Warte, ich muss kurz überlegen, wo habe ich das Ding hingeschmissen? Tag 1, technische Probleme. Fängt ja saugut an, hä? Ich meine, ich bin froh, dass wir das nüchtern angefangen haben und nicht... nicht geplant angetrunken. Das würde sehr, sehr schlimm kommen. Nur zur Warnung, wir sind alle nüchtern, aber wir haben gut vorgefuttert. Das heißt, ich möchte auch nur noch mal wieder hervorheben, der Knackpunkt unterstützt nicht den Lifestyle des Trinkens. Es ist scheiße, hört auf, damit fickt euch ins Knie. Nee, das macht doch die deutsche Wirtschaft noch Arsch, wenn plötzlich alle aufhören würden zu saufen. Das ist korrekt. Allerdings. Ey, fuck, das geht nicht auf. Wow. Die erste Flasche ist schon super Leistung. Chips mit Sambuca, lecker. Ja, also das Problem, woran wir gerade laufen, ist, dass der Ring, an dem der Blechdeckel dran ist, sich nicht ablösen lässt und dadurch das komplette Ventil kaputt läuft und nicht kaputt geht. Müssen wir jetzt mit der Bohrmaschine ran? Ich habe nichts Scharfes, was man da kurz zwischenstehen kann. Warte. Ich hab eine Nagelfeile, schon. Ich hab eine Nagelfeile. Wow. Wir müssen schon mit einer Nagelfeile rangehen an Tag 1. Ich bin schon sowieso am Überlegen, ob ich das in mehrere Teile schneiden soll. Aber ist es nicht wirklich gut, dass wir, schon angefangen haben mit dem, der schlecht aufzumachen ist. Stellt euch vor, wir wären halb da durch gewesen und würden nicht die Flasche aufkriegen. So, jetzt. Ich glaube, da würden uns die motorischen Fähigkeiten fehlen, das ordentlich aufzukriegen. Ich weiß, ich sollte dich nicht ablenken, aber wir versuchen ja hier ein kleines bisschen wenig Stille laufen zu lassen. Wir bedanken uns nochmal bei allen unseren Sponsoren. Nämlich unsere Leber. Unsere Leber. Real ist kein Sponsor, aber danke Real fürs Sponsoring des Adventskalenders. Und alle anderen, die nicht hier sind und mit uns aber den Knackpunkt zu dem gemacht haben, was er ist. Ein Haufen chaotische Scheiße. Dem Adventskalender am 28. Yeah. Also wir hoffen, kannst du vergessen. Wir danke da den Angelo, dem Bo, dem Ansgar. Fuck, ich weiß schon. Ich wollte alphabetisch anfangen und hab schon versaut. Ansgar war mal dabei. Die Dea, der Marek. Wo ist Marek? Marek, wo bist du? Wo bist Geschafft. Du jetzt? Wow, wie lange hat's jetzt... Okay, wenn ihr einschüttet, ich habe meine Nägel haben drunter gelitten. Ja, das ist unfair. Jetzt ist schon ganz viel Alkohol raus aus euren Getränken. Du bist wie Christian. 50-50 einschütten ist bei dir irgendwie nicht drin, ne? Es ist mehr oder weniger 50-50. Es wird auf die 5 gekürzt. So. Na dann, bitte nicht anstoßen. Oh. Ich schwör's bei Gott. Ja, nee. Weil meiner ist echt bis zum Anschlag voll. Deswegen. Biber. Boah, Lakritz, ey. Das ist einer für die Tonne. Mhm. Und ich habe vergessen, mir Wasser einzugießen. Ich auch. Oh. Ich hasse Lakritze. Ich hasse. Mag einer von euch Lakritze? Nein. Mann. Wow. Jetzt nicht mehr. Wir haben die richtig guten Leute. Soll das so brennen? Soll das so brennen? Also normalerweise soll es wirklich brennen. Das ist ein Buch, ja. Ich trinke das so gut wie nie. Ich trinke das im Advent in der Adventsbar. Ich mach's mal weg von dem Mikrofon. Mhm. Boah. Oh. Fuck. Puh. Ho. Boah. Und das, weißt du, und das gibt man direkt am 1. Dezember. Ja, es muss einen einstimmen, was ich weiß. Ich hab übrigens Wasser hier stehen, wenn du willst, ne? Sollen wir die nicht mal vom Tisch runternehmen, wenn wir so einen Fladen, ne? Boah. Ich kann von da aus auch. Kannst du das einfach rausziehen? Ja. Tag 1 Sambuca, wie viele Punkte von 10 gibt ihr dem? Null. Ich kenne, was da sonst für Scheiße kommt. 2. Nachher hast du dann wieder sowas wie, ja, kleiner Feigling, Popcorn. Also, 0, 0, 2, 1. 3 Punkte auf dem ersten Platz. Sambuca von Molinari. Sambuca extra. Oh, da wirst du dich freuen. Oh Gott. Dein Lieblingsgetränk. Kleiner Kobold. Hoffentlich hat keiner Ananasallergie. Oder was ist das? Ananas mit Minze? Das ist Ananas mit Palm Beach Likör. Das ist Ananas mit Krebs. Da sag nicht zu töten. Liquor White Trade Company. Oh Gott. Also jetzt könnt ihr eure Flasche selber aufmachen, wenn es funktioniert, gell? Das ist jetzt wenigstens eine Glasflasche. Bei einer Glasflasche, glaube ich... Hast du dir vorher geklopft? Nö. Ich bin nicht sicher, dass der Scheiß geklopft werden muss. Nein, du gießt ab sofort nicht mehr. So, jetzt schön für die Audioqualität. Du klopfst in dem Fall auf den Kopf eigentlich. Ja, aber ich... Warte, noch nicht trinken. Würde nicht so ein Unterschied hoffentlich machen. Passt. Aber das so viel zum Thema 50-50. Ja, ich habe 50 von dir. Hey, am Ende sind wir eh alle 50-50 arm. Und ich bin eh der Überzeugung, dass man es machen sollte. Halt, einer kippt, der andere darf sich aussuchen, welches Becherchen er möchte. Deswegen habe ich jetzt mal fairerweise das große. Welches magst du denn? Boah, das schmeckt schon das. So. Puh. Wenigstens ist es weniger. Das ist krass, oder? Ah. Na dann. Ja. Lieber. Die halben Nee ist hier für uns. Ah, so, ich bleib da. Schön in die Kamera grinsen, wenn man trinkt. Das schmeckt so ekelhaft süß. Ja, man schmeckt wenig Alkohol raus und es schmeckt besser als Sambuca. Schmeckt ja. 8. Schmeckt bei euch auch mal Vanille? Ja. So leicht, aber das ist mehr dieses Fruchtzeug. Ist mehr Ananassaft für mich komplett. Einfach nur Ananassaft. 8. Ah. Ich bleib bei. Chips bleiben bei mir. Wie viele Punkte? Was? 1 bis 10. 3. 4. Ja, ich muss ja mit dem Feuer wirken. Dann sind wir bei glatten 20 Punkten. Der kleine Kobold Palm Beach Likör. Also, ich hab die drei jetzt aber. Ich hab die drei schon gefunden. Uff. Was oh wird's Gott. Wieder, wieder ja, sein? Geht dann auch. Okay. Da geht es rund. Holla, die Waldbeer. Himbeer. Ja, holla, Waldbeer. Himbeerlikör mit Wodka. Es gibt von Holla, die Waldbeer, gibt es auch einen Waldmeister. Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, Hoffnung. Wird das schmecken? Mit Ananas. Echt? Das ist pink. Das sollte reichen, ne? Das reicht. Ach, nee. Ja, das ist ein bisschen zu viel gewesen. Da. Wo bin ich hier reingeraten? Ja. Man kennt auch diesen tollen Ratschlag, nicht mischen oder so. Wir machen mal das Gegenteil. Ich vermisse was, das hat auch eh rausgekriegt, dass das Mischen scheißegal ist. Nimm der da. Perfekt. Ich muss sagen, das macht irgendwie eine eklige Farbe. Das in den sieht unheimlich Wettern, krank ja. aus. Ja, weil wo hättest dann so lieber. Und hier drin, drin, drin fällst du gar nicht auf. Ja, da war das doch Wasser. Bei das uns. Sieht aus wie Wasser. Wir haben Tinte. So. Viva. Viva Team Blau. Viva Team Pink. Nein. Das darfst du da nicht sagen. Ja, also man schmeckt es nicht raus. Ein komischer Nachgeschmack. 7. So künstlich. Ja. Yep. Von mir jetzt glatte 7 Punkte. Es ist so, es ist kein schlechter Alkoholgeschmack, aber ich mag halt den Kirschgeschmack dann bloß mit dem leichten Beiß. Ist da so nicht so. Kirschgeschmack, das ist Himbeer. Dann ist es vielleicht das Problem, was ich glaube. Ey, es ist künstlicher Fruchtgeschmack, das ist alles gleich. Fucking hell. Ich rate mal, Sambuca wird weichen. Sambuca ist einfach. Wir verlassen sofort einfach das Punktsystem, weil wir eh vergessen werden, wie viele Punkte wir waren. Aber, okay. Also, ich glaube, Sambuca wird sehr schnell sehr weit hinten landen. Und da gehört es auch hin. So. Keine Angst, Leute, die zugucken. Den Takt, den wir jetzt vorlegen, werden wir nicht einhalten können. Nope. Boah. Unser Freund aus dem letzten Jahr, Sven. Oh Gott. Oh mein Gott! Feigling. Ich trinke das nicht. Ich hab Angst. Ich trinke das nicht. Kleiner Feigling American Popcorn. Warte, ist American Popcorn dann nicht mit Salz? Nein, das ist mit Butter. Ja, aber Butter ist jedes Popcorn und Salz. So, American Popcorn. Der Krebs des letzten Jahres ist zurückgekehrt. Möchtest du es im neuen haben oder möchtest du es im alten? Kannst du ruhig da rein. Und bei dir? Willst du es pur und unverblümt probieren oder mit der Hoffnung, dass ich ein Angst. Bisschen... Oh Gott. Alter. Du darfst du voll ausreden. Oh, riecht einfach bloß mal dran. Ich weiß nicht, ob ich das will. Es riecht ganz sanft danach, aber es riecht einfach bloß nach Butter mit Salz. Also halt, oder Butter mit sonst was. Das schmeckt riecht wirklich nach Butter und Salz. Riecht schlecht. Aber... Ja, ich hab's hingekriegt. Oh Gott. Das ist der Eimer, gell? Das kommt, wenn man nicht Prost hat. Boah. Oh, ja, jetzt, wenn man so einen größeren Gefäß hat, kommt wirklich dieser. Weil es riecht halt auch wie trockenes Popcorn erstmal so bloß. Das riecht wie. Wie Salzstangen. Ja. Wo sie gerade auf dem Tisch sind. So. Aber so, nee. So 10 Tage lang stehen gelassen, so, die schon so pappig weich sind. Hey, für mich ist es eher halt wie... Wow. Wie wow. Was? Was hast du gemacht? Er hat zu viel Kraft. Sie hat so viel Kraft, allerdings, sie haben schon gesprochen. Ja, schnell trinken, bevor es alles ist weglässt. Wir haben ja genug. Viva los aus. Viva. Runter damit. Auf zum Tisch. Das ist... Das ist eine Portion Fett. Und das ist einfach bloß fettiger Alkohol, den du dir... Oh, Die Reste, die bei mir, meine Lippen abdrücken jetzt so wie Spuren am Glas hinterlassen. Ich finde das so sehr interessant, wie du da einfach so sitzt. Ja, mich interessiert das gar nicht. Es ist so, es ist ein bisschen Alkohol. Aber was ist schlimmer? Popcorn oder Sambuca? Sambuca. Sambuca. Echt? Ich hätte Popcorn schlimmer gefunden. Sambuca war der schlechteste Einstieg, den du dir hättest ausdenken können. Ja. So, nachdem wir jetzt 4 Tage hinter uns haben, wie sind eure Hoffnungen, es zur 24. zu schaffen? Ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer kommt. Oh, du hast doch gar keinen Quatsch. Ich darf den nächsten aufmachen. Achso, Entschuldigung, ich habe ihn schon mal gesucht. Okay, willst du aufmachen, sonst auch einer? Nee, nee. Ich will es gar nicht wissen. Eine schön dicksfarbene Flasche. Mm. Was ist denn am Wichsfarben, ne? Kokos. Und Ananas. If you like Pina Colada. Getting caught in the rain. If you like Pina Colada. Wir können das Lied uns nicht leisten. Drum singen wir nicht weit her. Ich kann's abspielen. Sahne Likör. Oh mein Gott. Yep, yep. Aber das ist gut, dass wir da neue Gläser haben, weil sonst wäre das... Ich sag den Fall. Christian und ich haben letztes Jahr einfach immer wieder dieselben Pinchen recycelt und immer wieder mit Wasser ausgespült. Nein. Ja, so haben wir, glaube ich, 2 Liter Wasser pro Person getrunken gefühlt. Oh Gott, genieß das. Genieß das. Hast du jetzt schon den nächsten Gespinst? Ja, hab ich. Ja, du guckst auch in deine Weihnachtsgeschenke. Ach, okay, neue, du kannst das Kleine nehmen, wenn du möchtest. Oder hast du Hoffnung für Pina Colada? Ich hätte vielleicht nicht die durchsichtigen nehmen sollen, oder? Damit man nicht sieht, wie viel das ist. Oh, ja. Oh, diese schöne weiße Creme, die fließt. Sahne, oh, ja. Sieht sehr reich aus. Schlucken oder spucken? Schlucken. Oh. Ja. Hey, bei der Samenbank muss man ziemlich viel blechen für so eine kleine Portion. Ich will das nicht trinken. Ich will das nicht trinken. Ich will das einfach nicht trinken. Das riecht lecker. Nein, ich will es nicht. Viva. Das riecht lecker. Komm, trinken und in die Kamera grinsen. Viva. Ein bisschen zu beißen, ja, so wie billig, Baby. Das macht sich besser. Also. Ja, nee, also ich meine halt, so. Können ein paar Brötchen. Wenn man normalerweise Pina Colada, da ist es ja gut reingemischt und sowas, ja. Das mit Alkohol gar nicht mehr. Ich finde, man schmeckt den Biss des Alkohols ein bisschen raus, wie halt, wenn man sich die billig nachmachen Liköre von Aldi holt. Für mich das zu viel Sahne. Ich brauch Salz. Aber trotzdem okay eigentlich. Also ich bin besser als der Popcorn, auf jeden Fall. Ich würde sogar auf Platz 2 setzen. Nein. Und wenn auch nicht, dann machen wir es glatt in die Mitte. Hast du da eine Schuss? Aber schon ziemlich viel von dem kleinen Kobold. Ich wollte das eigentlich nur daneben beiseite stellen. Wir sind doch dann bei 6, oder? Ja, ich kann schon mal aufschauen auf die große Tür. Oh. Ist es eine große Tür? Aber wie war denn eigentlich, jetzt wenn ich mal privat fragen darf, wie war denn 2016 bei euch? Weil ich sag mal, für mich war das eher so ein ziemliches Durchlaufjahr. Sehr also, viel Veränderungen, sehr interessant. Ja, guck schon mal da. Oh mein Gott. Küsschen gibt's mir. Kommen da jetzt nur Sahne? Warte, guck mal, das ist die Tür vom 24. übrigens, ne? Ja, aber. Ja, die vom 8. ist genauso groß. Die vom 8. Ja, das ist Bullshit. Letztes Mal war es doch der 6. der wenigstens groß war. Ja, den 6. den trinkst du jetzt gerade. Ja, ich weiß. Das hat. Okay. Das sieht aus wie, ich möchte gerne Baileys sein, aber ich konnte mir nicht ordentliches Karamell leisten. Ist das Kaffee oder so? Entweder das ist Kaffee oder das ist Karamell. Das steht jedenfalls nicht bei. In Spirit. Sahnelikör. Ich hoffe, es ist kein Kaffee. Ich hasse Kaffee. Also, hier ist schon mal die Nummer, wenn du daran verreckst, wo du willst. Oh. Nee, aber mal im Ernst, wir waren 2016 privat bei euch. Alles gut soweit, oder? Ja, also sehr viele Veränderungen, aber sonst... Auch schöne 2016. Veränderungen. Ja. Willst du das mit dem Pina Colada gemischt haben oder ein neues? Neu. Bitte. Ich nehme an, du willst ein neues haben. Bei mir geht's mit dem Pina Colada. Ich habe keine Hoffnung für das hier. Aber 2016, das ist echt krass, weil... Ist es wirklich so viel überdurchschnittlich Leute, wie gestorben sind, es sind die extrem berühmt waren und so? Letztens erst, wer war das jetzt? Carrie Fisher. Weil auch privat sind viele Leute gestorben. Jorge Michael. Weil ich meine, es war doch dieses eine Jahr, wo Michael Jackson verstorben war. Da waren ja auch richtig viele verstorben, die berühmt waren. Du meinst 2015? Nee. Da war's 12? Nein, 2012 oder 13 war das. Deswegen, da waren auch richtig viele. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so viel, wenn man es damit vergleicht. Links oder rechts? Es ist nur, ich glaube, im deutschen Bereich ein bisschen mehr, als man denkt. Von dir oder von mir? Von mir. Boah, wie ihr schon abgemessen müsst. Wir dürfen nicht alle verbrauchen. Wir haben nicht genug für jeden Tag. Ja, ich weiß. Wir nehmen so nach Möglichkeit alle jeden zweiten. Aber jetzt so Pina Colada mit dem Zeug nochmal. Also Küsschen gibt's mir. Was ja wohl sehr, sehr schlecht ist, wenn du das einem Mädel hinstellen möchtest und das eine sehr tolle Anmache sein soll. Ich würde mal dran riechen, bevor du trinkst. Ja, Küsschen gibt's oh, mir. Oh nein. Es geht, es ist noch... Es schmeckt so nach Kaffee. Es riecht, wie ich gedacht habe, Karamell eher. Es ist Kaffeelikör. Ja, es riecht total nach Kaffee. Oh mein Gott. Oh Gott. Du kannst den ganzen 8. trinken, wenn ich das jetzt mittrinken soll. Ich weiß nicht, ob ich den 8. trinken... Ja, deswegen, es ist jetzt royal. entweder ich trinke das mit und du nimmst den 8. oder ich finde, es schmeckt so leicht Kaffee-Karamellartig wie so... Wie beim Karneval das verworfene Karamell, so... Halt nicht die ganz gute Qualität, sondern das, was irgendwie so ein bisschen bröckelt, wenn man es am Futtern ist. Kaffeewasser. Kaffeewasser, schlecht. Also Kaffee. Finde ich okay, ich hätte ein bisschen mehr Süße erwartet, aber war eigentlich so auch okay. Ich wollte kurz sagen, er hat Chips direkt hinterher essen. So. Mit der weiblichen Meinung. Warum sind die schon bei mir auf dem Schoß? Besser oder schlechter als Popcorn? Es ist besser als Popcorn. Ich finde schlechter. Besser. Aber die können sich gegenseitig küssen. Mhm. So. Oh. Ich darf. Ja, ich muss nur kurz die 6 mal. Ich weiß, dass die weg ist. 7. Hat einer die 7 als Glücksnummer? Jein, ich nehme die 9 mittlerweile erst. Oh, was ist das? Ich glaube, da haben wir unseren ersten Kräuterlikör. Oh nein. Oh. Ja, Kräuterlikör aus Italien. Amaro Siciliano von Averna. Oder auch einfach nein. Salvatore Arena. Arena? Genau. Alkohol. Da steht nur Alkohol. Alkohol, Zucchero, Arumi Naturali. Da steht nur Alkohol. Ich hab noch gewusst, was geil ist. Ich hab nichts gesehen. Ich muss doch gar nicht wissen, warum. Meinst du ein neues? Alkohol. Ja, ich hab ein neues gern. Hey, das muss doch trotzdem halbwegs hinkommen. So, wenn jeder... Wie viele haben wir insgesamt gehabt? Ja, 90. Ja. Ja, okay, reicht nicht ganz. Du musst ab und an mal aus demselben trinken. Ja. Ja, das war... Aber ich glaube jetzt... Das ist ein altes, neues, ne? Neues oder ein altes? Nein, das ist neues. Für den tollen. Rein mit. Weil ich glaube, es wird... Hiernach wird er eh weggeschmissen werden. Deshalb ist das... Ob es gut schmeckt oder nicht, kann ja uns zu gut gemacht werden, aber... wenn das schon so Hustensaft aussieht... Kennst du dieses Bronchi... Keine Ahnung, aber die schmecken meistens überraschend gut. Aber das hier ist wahrscheinlich bronchial. Bronchialus, riecht auch so. Bronchium. Riecht auch so. War das riecht wie Desinfektionsmittel, ey. Ja, es ist mehr Desinfektion. Riecht das bei euch auch so? Also nee, und so, das riecht nach Tauben und super. Nein. Ey, bei denen riechst du gar nichts, bei uns so voll Desinfektionsmittel. What the fuck? Nein, wir brauchen eine Flasche noch. Ja, das heißt, die hatten nicht genug von dem Kram. Also haben wir Desinfektionsmittel. Links oder rechts, das ist nicht ganz gleich. Links von dir aus. Im großen Glas, muss ich sagen, riecht das schon ein bisschen mehr. Boah. Uff. Ey, ich bin echt froh, dass ich ein kleines bisschen angekränkelt bin, dass auch meine Nase nicht ganz funktioniert. Ja, gleich funktioniert sie wieder. Oh, nee. Es klebt richtig. Oh mein Gott. Guck dir die Schlieren an, die das... Oh mein Gott. Oh. Findest du immer noch, dass es eine gute Idee war? Hier kommst du nicht lebend raus. Ich wohne. Ja. Jede Sau. Diese Befürchtung habe ich auch. Oh, bah. Für alle, die zu gucken. Ja, wir haben vorausgeplant. Wir haben diesmal sogar einmal dabei. Sogar ein Los für 2 Personen. Wir sind sehr großzügig. Haben ein gutes Budget. Ganz ehrlich, das hatten wir letztes Jahr. Boah. Ach, ja. Falls uns potenzielle Sponsoren zugucken, das ist eine einmal im Jahr Aktion. Wir möchten damit auf Menschen aufmerksam machen, die den Alkohol tot. Wir haben es auch. Keine Ahnung. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Wir haben es auch so weit nach hinten geschoben, wie wir konnten. Aber ihr musstet ja auftauchen. Wir konnten ja kein Autounfall bauen, nein, Gott, bloß nicht. Oh Gott, bloß nicht, nein, bloß nicht. Jetzt sind wir bei der 8, wo du meinst, das. Das nennt sich Freunde, weißt du? Wenn solche Freunde seit 2011, gern geschehen. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Guck mal, mach mal oben erstmal bei der 8 auf. Mach die obere Hälfte mal auf. Das ist einfach nichts. Einfach nichts. Oh, Beschiss. Oh. Hey, cool. Kenn ich sogar. Was ist das? Drachenblut. Lakritze mit Wodka. Ich glaube, das kommt noch gut. Das gibt's auch auf dem... Ja, das ist scheiße. Lakritzig mit Wodka. Oh. Nein, das gibt's, glaube ich. Lakritze mit Wodka. Wir sind erst bei 8, gell? Warte mal. Ja. Privat, oh Gott. Private Nachricht gerade an Freunde von mir, Sarah. Wir haben hier gerade Drachenblut. Ich glaube, das ist derselbe Bullshit, den wir auch irgendwie immer wieder vom Ritterfest von Schloss Reit mitbringen. Glaub ich. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich hoffe es. Nein, das richtige Drachenblut ist Das ist, glaube ich, zu viel, um auf zwei Pinchen aufzuteilen. Kannst du mir nicht einfach, ja. Kannst du mir das nicht einfach irgendwie lassen? Das ist 0,4. 0,04, das heißt... Das müsste passen. 2 volle. Das müsste gerade reichen. Ich glaube, wir haben 0,2 hier. Ja, genau, hier 0,2. Also ungeeichte 0,2, einfach draufgedruckte 0,2. die nächsten Gläser, die sofort gehen werden in die Tonne und wir näher kommen daran, die mit Glitzer zu benutzen. Sonst noch ein Ritual, vorher schütteln oder so? Nein. Was ich nicht bewusst bin, bei Drachenblut. Wegtrinken. Ach ja, wir haben gar nicht diskutiert, wo packen wir denn diese Teufelsmischung hin? Schlechter als Sambuca der Averna? Ja, oder? Nein. Nein. Sambuca überlebt sehr, sehr lange. Ja. Okay. Bye, bye, Sambuca. Sambuca, sobald sie am Tischrand ankommen, kommt sie. Ich habe da schon 0,2 eingekippt. Und da ist einfach mal noch so geführt. Mehr als die Hälfte der Flasche. Ja, ich glaube, unsere. 0,2 Becher sind gar keine 0,2. Ja, die sind irgendwie angeschossen. Ey, aber gar nicht mal. Finde ich, find ich das noch eine Messtolle. Ja, wenn das schon so wackelt, komm, hör auf. Hör auf! Ich will nicht mehr. Sieht relativ gleich aus, oder? Ja. Das ist der schwarze Tod. Ach komm. Ich meine, durch die blauen Becher, muss ich sagen, sieht das auch tatsächlich so blutartig aus von der Konsistenz, oder? Da will ich mir ehrlich gesagt gerade keine Gedanken drüber machen. Ich freue mich einfach, wenn ich das lecker. Schau es mal von oben an. Das hat irgendwie sowas. Das heißt ja nicht umsonst Drachenblut, das Zeug. So blutig. Ja, hoffen wir, dass es nicht ein Periodenblut ist. Ja, wir merken, meine Aufgabe ist es, das Niveau runterzuziehen, wie es schnell wird. Kennst du es ja. Okay, es riecht nach Kräuterscheiße und Lakritze. Es ist Lakritze mit Wodka. Ich habe schon vorher angemerkt. Ich weiß, dass es passieren wird. Ich nehme mir schon mal mehr Wasser. Das ist voll Lakritze. Ich werde mehr Wasser brauchen. Das ist so nervig wie die Scheiße, die ich hasse, wie... Wenn diese frisch gemachte Lakritze irgendwie in den Einkaufszetteln oder so rumstehen. Ist das gut? Alles okay. Ich glaube, ich sollte weniger Gummibärchen essen. Ich glaube, das kommt nicht. Dann wäre das ja. Von Gummibärchen zu Gummibröckchen. Weg mit. Oh. Weg die Scheiße. Bye bye. Boah, ist das ekelhaft. Schokolade, sofort hinterher, nicht drüber nachdenken. Oh Gott! Muss aber eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ich guck mal kurz nach, ob das Video läuft. Ich frag gleich mal Ferrero. Wow, man. Ja. Egal. Gut, dass wir Audio haben. Ich hasse es. So, wir fahren jetzt ab. Recht. Und so. Boah. Ich bin aber gerade echt für eine kurze Pause. Boah. Hast du Hammer ekelhaft, ne? Ja. Ich glaube, der hat jetzt echt Sambuca getoppt. Ja, das. Also Drachenblut. Nee. Nochmal unsere Zusammenfassung. Von hinten nach vorne. Das schlechteste. Drachenblut, Sambuca, Averna Lakritz Scheiße, amerikanisches Popcorn, Küsschen, das ist schon gesehen, was es ist. Palm Beach Scheiße, die Himbeere und als Bestes, Pina Colada war Scheiße und Palm Beach da oben. Ist denn da wieder Klopfer drin? Weil irgendwie muss man ja Alkohol in kleine Fassungen packen. 9, oder? 9, ja. Direkt unter der Bar der Adventskalender. Ich weiß, wir können eigentlich nicht genug Werbung dafür machen, aber Leute, wir suchen Sponsoren. Ich hatte von dem Bild hatte ich gehofft, dass das feige ist, aber nee, Maracuja-Likör. Passionsfrucht. Du musst hier eh noch Staub sagen, alles cool. Ich sagte, ich muss hier eh bestimmt noch sowieso später sauber machen, die Kotze wegwischen. Es ist sehr schön pink gehalten. Boah. Es wird ein anstrengender Tag. Sagte sie, nachdem sie wirklich schon sich totgefressen hat die letzten Tage. Was war eigentlich euer Essenshighlight so die letzten Tage? Fondue. Käsefondue. Richtig gut, Käsefondue. Zweiter Weihnachtsfeiertag, Reh. Ja. Ich hätte nichts Spezielles für. Erster Feiertag, Roulade. Am ersten Weihnachtstag, also am Heiligabend, Käsefondue gegeben. Wo ich schon seit Monaten sage, ich habe richtig Lust auf Käsefondue. Boah, diese blauen Becher lassen alles schlimmer aussehen. Von gelber Scheiße zu grüner Scheiße. Und ich bin echt kacke im... Richtig eingießen, das ja. Das ist alles geplant. Oh Gott. Ha, weißt du, wie ich es am besten mache? Ich stecke beide ineinander und befülle den ersten so. Egal. Ja, wir haben schöne grüne Grütze. So, das ist Steffi. Ich glaube, gibt es Pinchen mit Schnabeltasse? Wahrscheinlich schon. Also ohne den Geruch davon abzukriegen, wäre das, glaube ich, viel besser. Wer ist der Meister und wie heißt er? Gut gemacht. Oh ja, oh ja. So. Oh Gott. Noch geht's gut. Man muss beim 24. gucken, wie du da portionierst. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, irgendwann... Ich glaube, hey, das riecht aber okay. Das riecht aber okay. Ja, aber ich glaube, der letzte, den ich, bevor ich kotze, ist der letzte nicht getrunken, sondern nur gerochen. Die Frage ist eher, was meint ihr nach der Auflistung hier? Haben wir mehr Zucker zu uns genommen oder mehr Alkohol? Ich glaube, mehr Zucker. Oh, kennst du diese Limo, die früher in diesem Plastik-Dinger verkauft wurde? Über Star Wars? Wo du den Deckel, da, wo du den Deckel so abgedreht hast. Ja, genau so schmeckt das. Oh Gott. Genau so schmeckt das. Original, ja. Oh mein Gott. So haben wir Wasser reicht nicht. Ich will Wasser. Ich kann es mir das nicht. Boah. In so Fall hier, so stirbst du nicht dran. Also da ist es. Ist gut. Ich bin für schlechter als Sambuca und besser als Blut. Nee. Nein, besser als Sambuca, ja. Besser als beides. Aha. Ja, okay. Konsensus. Hey, 50% reicht. Und jetzt ein kleines Intermezzo von unserem Sponsor, den wir nicht haben, also wieder zurück. Das ist einfach nur so. Wir brauchen Sponsoren, um Pause zu haben. Ja. So. Boah, ist das Gott. Christian, fügt dir einen geilen Sponsor ein in 3, 2, 1. Willkommen zurück aus der Pause. Ich bin ausgespart. Das nächste bin ich da, oder? Du bist schon die 9. Nein, du bist 10, ja. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist... Wenn es nicht sehen, wir wollen es nicht sehen. Was ist es? Warte, ihr habt die Rückseite bloß, oder? Guckt nicht auf die Vorderseite. Wir raten bloß, was es ist. Ja, es ist Bärenzinn irgendwas. Kirsche. Willst du die 10 alleine trinken? Dafür nehme ich die nächsten beiden alleine. Oh. 2 für einen. Willst du einen ähnlichen Deal anbieten? Du trinkst das da. Ich habe keine Ahnung. Alleine. Und dafür trinke ich die nächsten beiden. Okay. Ich weiß nicht, was es ist, aber okay. Weil ich weiß, wie es schmeckt und ich will es nicht nochmal. Wilde Kirsche von Bärenzinn. Komm, die haben doch meistens eigentlich brauchbaren Scheiß. Du wolltest den Becher nicht wegschmeißen, der war okay noch bei dir. Trotz der Belagerung von fucking Malte. Das kannst du alleine haben. Ich weiß, ich lehne mich gerade ein bisschen zurück. Ja, doch, recht, so. Man hört mich kaum. Aber mir ist das egal. Ganz ehrlich, ich finde den Raum eigentlich super zum Aufnehmen, weil der ist so mega klein und ist halt nicht so. Der schmeckt extremst krass nach Kirche. Das ist richtig. Deswegen ist es wild. Damit habe ich mal wenigstens riechen vorher. Ja, ich riech meine salzigen Chipsfinger mehr als das Zeug. Boah. Wie man merkt, hatte ich eigentlich vor, dass bessere Sachen kommen und man davor. Ich möchte einfach nur nochmal. Schlechtere Sachen hinten an. Ich möchte nur nochmal sagen, die beiden sind extra dafür gekommen. Gekommen. Schlechte Sexwitze ab dem 15. So. Back to business. Also es riecht nach ranziger Kirsche. Mhm. Schenk schon mal Wasser ein. Ich glaube, ich brauche das gleich. Wasser. Das ist ganz schlecht, Wasser leer laufen zu lassen hier. Denk dran, du trinkst den alleine für den nächsten. Ah, ja. Geht. Man schmeckt den Alkohol nicht, aber es ist bitter. Ja, es ist ranzige Kirsche. Genau. Ranzige Kirsche. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine kluge Idee war. Nicht so schlimm. Ich würde sagen, das ist sogar besser als Küsschen, oder? Was haben wir denn jetzt? Besser als Küsschen, ja. Naja, packen wir es da rein. Besser als Tüskchen? Küsschen. Raus aus meinem Haus. Nichts hier ist bisher besser als Twisky. Oh. Welche Zahl waren wir? Ich kann nicht erzählen. Ist es so ein Kräuter? Nein! Kaffee! 11 oder was? Oh, Kaffee ist okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What the fuck? Hier ist fast meine gesamte Handfläche. Und er ist ein Riese, also ist das ein riesiger. Also du hast jetzt gerade... 11 waren es, oder? Es sind, glaube ich... 11 jetzt, ja. Ich habe gerade 2 Zentiliter für 4 getauscht. Und es kommt noch ein bisschen Kaffee. 28%. Fein aromatisiert. Bin ich froh, muss ich den Kaffee scheißen. Getreu der Originalrezeptur. Hast du gut getan. Hochglanzkaffee von besonders markantem Aroma. Mokka-Likör. Markant, das richtige Wort. Ideal nach dem Essen zu Kaffee und als Grundlage raffinierter Cocktails. Auch vorzüglich mit einem Schuss Kaffeesahne. Also das, wo... Das machst du. So, es ist Verfallsdatum noch drin oder können wir uns rausreden, dass es zu alt ist? Ich glaube eigentlich ja. Wie viel war das jetzt Volumen? Ah, okay, das. 28. Das sollte wieder so knapp in die Pintchen reinpassen. Ah, ihr habt eins. Ja. Oh. Trinkt einer von euch Kaffee schwarz? 16. Nein. Drum trinke ich das auch nicht. Willst du den sauber oder mit Kirsch drin? Nein, nicht. Ja, dann probier doch mal, wie das neben zu Essen auch zu Kirsche schmeckt. Ja. So. Na dann. Prost. Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Wir bleiben die ganze Nacht wach mit allen Koffeinchen. Oh, war das ein guter Tag? Nein. Bah, guck, das aufschäumt! Bah, wie das aufschäumt! Aber es schmeckt nach Mokka. Es ist wirklich wie so von... Es ist wirklich pur kalter Es ist wie Merci, diese Sorten. Habe ich getauscht. Es ist wie die Sorten von Merci, die man nicht mochte. Die immer so als letztes noch übrig blieben. Stimmt, Kaffee von Merci in flüssig. Oh. Ja, das halt, was bis Ende übrig blieb und keiner essen wollte, weil die Sahne-Dinger immer als erstes weg waren. Ja. Pocket Coffee. Pocket, die du aufgebissen hast und da war es irgendwie so Scheiß da drin. Ja. Der Inhalt nur in flüssig. Das war die 11. Jetzt kommt noch die 12 und wir sind bei der Hälfte, oder? Boah, die muss ich dann auch noch trinken, ne? Ja, die musst du auch trinken. Ja, so funktioniert 2. Oh, dann ist doch noch so was Dickes hier. Oh, nein! Ja! Nein! Nein! Ja! Nein! Das ist beschiss. Nein! Das ist wirklich beschiss. Nein, ne? Nein! Real, what nein. the fuck? Doppelt American Popcorn. Ist das wenigstens eine andere Sorte oder so? Nein! Jawohl, nein. Ich hab so einen guten Tausch gemacht. Boah, nein. Ja, das wird eh noch nachbearbeitet, alles kein Problem. Nein, nein, nein. Warum? Ich will da gar nicht dran riechen, ich hab das selber getrunken. Wo ist das Wasser? Wir brauchen mehr Wasser. Scheiße, ne? Kein Wasser mehr. Er braucht mehr Wasser. Wasser ist aus. Nee, ich opfere mich. Du trinkst ihn allein? Nein, nein, nein, komm, wir teilen das. Wir gehen brüderlich vor. Wir machen nicht so. Das ist schlecht im Deal. Das kann ich nicht. Er ist selber schuld. Ich hab's dir angeboten, ich wusste ja, wie das schmeckt. Ups. Aber du kennst doch diesen Kalender. Du weißt, dass der nicht fair ist und noch größere Scheiße kommt. Boah. Und du dachtest, für wilde Kirsche opfere ich 2 auf gut. Ja. Nee, also das ist... Nein. Die gehört dir. Das ist... Der gehört zum anderen Popcorn. Ich wollte gerade sagen, du kannst das schlechter. Nee, die zweite ist schlimmer. Ich weiß schon, okay. Okay. Eigentlich hätten wir jetzt aus dem Müll den Becher mit dem ersten Popcorn rausholen wollen. Ja. Können wir sicher am Geruch erkennen. Ja, hier, Popcorn. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle, wenn man wirklich mal erbrechen muss? Kommt das, muss man das wieder inhalieren und dann kommt noch mehr erbrochen. Es ist eh, ich kann wetten, wenn einer von uns kotzen muss, wird das eine Kettenreaktion geben. Und der als letztes dran ist, hat die Arschkarte, weil der erste kotzt, der nächste kotzt in den anderen Eimer, dann ist der erste ja schon fertig, dann kotzt der andere rein und der eine hat keinen Eimer mehr leer. Also am besten als zweiter kotzen. Oder als Erster? Schlecht. Wir sind gerade bei der Hälfte. Ich weiß. Noch nicht. Wenn wir durch sind, sind wir bei der Hälfte. Mann! Also wenn wir das gesoffen haben. Ich mach 13. Boah. Ich kann kein Türchen normal aufmachen. Das ist richtig. nee, komm. Boah. Okay, ich hab's hingekriegt, nichts zu schmecken. Was ist das? Schwarze Scheiße, wie es aussieht. Was ist das? Und, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das ist Bernhard Branka. Pferde Branka. Pferde Branka, ja. Das ist Branntwein. Oh Gott. Oder? Alles okay. Ist mir weggefallen. Ist die Blase, Leon. Ja, machen wir gleich. Nur die Blase. Nur die Blase. Ja, ist okay, passt schon. Jetzt einer weniger. Fratelli Branca Distillieri. Mal kurz klopfen, weil das ist, wie gesagt, das war... Milano Vibrolero Blabla Amaro del Famoso Frene Branca. Was genau ist das? Ich glaube, die dunkelste Kräuterscheiße, die wir jemals hatten. Ja, aber das ist ja irgendeine fremde... Nicht, dass sich was unten absetzt, das will man ja nicht. Mm. So, aber jetzt sogar technisch... Kommen wir mal so Jahresrückblick gucken. Was war denn euer Lieblingsfilm, neuer Film, den ihr dieses Jahr gesehen habt? Der neueste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe? Nein, also Lieblingsneuer Film. Also muss halt einer aus diesem Jahr so halbwegs sein, aber der Lieblingsfilm, den du gesehen hast dieses Jahr. Zählt das Knackpunkt? Also das, was ich jetzt bei Knackpunkt gesehen habe? Oder muss der Film 2016 erschienen sein? Er muss 2016 erschienen sein. Also ich fand Fantastische Tierwesen jetzt sehr, sehr schön. Hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe bloß gehört, dass es irgendwie so ein bisschen seltsam ist, weil das jetzt ja... die Harry Potter Welt, aber einmal nicht durch die Augen Harry Potters betrachtet. Es ist quasi eine Vorgeschichte von Harry Potter. Ja, es ist ja bloß, weil ganz viel von der Geschichte ist ja bloß, wie Harry Potter die Scheiße mitkriegt, und der kriegt ja nicht sehr viel mit so. Das Geile finde ich allerdings, er spielt 100, 200 Jahre vorher, ist aber in der Zeit sehr viel fortschrittlicher als das, was nachher dann irgendwie bei Harry Potter passiert. Ja, es ist England, diese Teil hinten. Nein, es ist ja in den USA. Ja, ich meine, die anderen sind ja in England, da ist hinten dran. So. Wie in allem. Also, fantastische Tierwesen. Wie ist bei dir, Sven? Ähnlich, weil ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht mehr häufig 2016 im Kino gewesen zu sein. Ich glaube, für gerade mal 3 Filme und die anderen beiden weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Also bei dir auch fantastische Tierwesen. Den Rest habe ich natürlich legal über Deadpool. Boah! Mach zu. Ja. Deadpool? Das ist die Sache. Deadpool fand ich nicht so schön. Nicht im Kino gesehen. Deadpool fand ich... Ja, aber halt bloß gesehen. Deshalb. Ich fand, Deadpool ist der Trailer besser wie der Film selber. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Geschichte, wie sie war, weil sie halt zu sehr eine Standard-Marvel-Geschichte war. Es ist Rache, das Mädchen retten, fertig. Ich fand's halt scheiße, du hast von Anfang an gewusst, was der alles kann und was der alles macht, und die Geschichte ist mehr so von Anfang nach hinten. Ist das nicht ungefähr jeder Superheldenfilm von einem, der nicht irgendwie was Obskures ist, den du nicht kennst? Nein. Weil Superman, oh ja, er kann fliegen und Bullspann, das wusste ich von Anfang an. Komme ich zu früh? Was denn die Lieblingsfilme sind, was die Lieblingsfilme des Jahres waren. Bei mir ist es wirklich tatsächlich Arrival. Weil ich muss sagen, Arrival ist halt eine Geschichte, wo ein Wissenschaftlerin lernt, Sprachen von Aliens zu analysieren. Und wie der kommt, hat es genau getroffen. Ich habe den geguckt, als das mit Trump und Amerika und dass wir wahrscheinlich den dritten Weltkrieg in meiner Lebenszeit haben werden, da reinkam. Und ich dachte, oh scheiße, wir Menschen sind so kacke und es wird scheiße werden. Und das hat mir Hoffnung gegeben. Aber jetzt wird die Hoffnung von Ferne Branca zerstört. Ich weiß, das sieht man jetzt nicht. Sie hat schon dran gerochen und sie... Das sieht man im Podcast wahrscheinlich nicht, aber die Dinger, weißt du, wie die aussehen? So halbwegs wie die Dinger von der Capsule kommen. Willst du mir einen Deal anbieten vielleicht dafür? Nee. Also ich meine, dass du die nächsten 5 trinkst oder so. Ich trinke den jetzt alleine und du trinkst die nächsten 2. Ich muss eingehen. Ja. Echt? Ach Gott. Safe. Oh Gott, das wird schlimm. Nee. Ich hab wirklich wie das Bronchikum. Wir bleiben legitim. Oh, der riecht ja wie das Bronchikum. Also der riecht wirklich wie das Bronchikum. Dieses Anti-Husten-Mittel, was du da... Ich glaube, so habe ich den direkt wieder zugemacht. Hey, Charla. Fühlst du das vorher, was tief in deinen Eisheiten blüht? Nee, Janina. Darf ich das schon mal präventiv auf den letzten Punkt setzen? Was darfst du? Das präventiv auf den letzten Punkt setzen. Nein, trink erst mal bitte. Popcorn riecht aus. Oh Gott. Aufstoß über Aus. Oh, ich habe den Fehler gemacht und gerochen. Oh mein Gott, ich habe in die Falle geguckt. Warum habe ich das getan? Das Schlimme ist, es brennt schon. Wieso ist einfach nur mach Mund. Ich das mit? Tippen. Ah, das brennt einfach mal voll. Ey. Da. Boah, wie das brennt, das ist voll ekelhaft. Ey, du hast einfach nur Mund und du merkst schon, wie so. Boah, du hast es nur Mund und du merkst schon. Kennst du so Listerine? Mhm. Ah, ja. Listerine mit Bronchien. Letzter. Letzter Platz. Listerine. Ganz weit hinten. Boah. Bah, bah, bah. Oder ein Glas, ne? Ganz weit hinten. Boah, boah, boah. Ja, ich glaube, mit der Salz, das hilft. Zum Ausspülen. Aber Salz ist doch eigentlich dafür da, dass man mehr schmeckt. Das ist doch ein Geschmack. Ja, aber. Aber glaub mir, wenn du das etwas. Das Salz überdeckt es erstmal. Hast, das überdeckt das sehr gut, ja. Das Salz überdeckt das im Moment sehr, sehr gut. Oh, zum Glück wird das Audio nachbearbeitet. Ja. Oh mein Gott. Ich möchte nur mal sagen, hey, wir Leute, wir haben eine Dreiviertelstunde rumgekriegt. Wir sind in der Knackpunktzeit. Okay, ich muss nur ehrlich sagen. Wir haben bisher einen überraschend schnellen Takt durchgehalten. Ja. Boah. Und ich muss sagen, dass es überraschend wenig schlecht mir bisher gibt von Alkohol her. Ey, letztes Jahr war es so viel schlimmer. Bloß die Geschmacksrichtung ist das Schlimme. Kommt weißt du, weißt du, was uns letztes Jahr richtig gekillt hat? Am 12. oder so die Weinflasche. Ja, da war eine Weinflasche. Eine 250 Milliliter Weinflasche war da drin. Die ist wahrscheinlich jetzt am 24. Oder wir haben Glück und es ist Sekt. Boah. Also ich glaube... Wo sind wir? Ich glaube, ich würde mich mehr freuen über Sekt. War das 12? Sind wir bei 13? Doch, bei 12, ja. Nee, 12 hatten wir. Nee, 13 war das. Dann jetzt. Jetzt glaubt die 13 dran, oder nicht? Ich glaube auch die 13 ist jetzt, oder? Ja, wo ist sie denn? Nein, die 13 haben wir gerade. Nein, haben wir gerade. 14 hier unten. 14 uns unten rechts. Ja, ja. Oh. Oh mein Gott. Es ist gut. Du trinkst das ja alleine, ne? Mhm. Die nächsten beiden. Ja, viel Spaß. Hey, es passt zur Spitze an. Was? Oh Gott, Kräuterlikör. Gewürzkräuter, das kennt ihr doch, ist doch teuer euch, oder? Oh. Nicht? Ey, das nächste darf ich schon machen. Das trinkst du ja auch alleine. Hey, langsam ist es gut. Bitte nichts mit Kaffee. Gut. Je mehr diese Gläser abnehmen, umso mehr musst du mischen. Desto näher sind wir an unserem Ziel, nicht mehr trinken zu müssen davon. Also der Appenzeller Kräuterlikör. Ja, das muss sogar wieder umgekippt besser werden. Denkt euch einfach bloß mal. Boah. Ich bin froh, dass ich das nicht trinken muss. Irgendwo hat Sven noch Tüskier. Ich bin froh, dass ich das davor nicht trinken muss. Irgendwo hat Sven noch Tüskier, Carsten. Das kommt, das ist die Belohnung am Ende. Hey Jungs, Viva. Viva la Mexico. Also ich erzähle euch mal eine lustige Geschichte. Das ist mir scheiße. Guter Witz. Ja. Sie beginnt damit. Yeah. Super, ich rieche jetzt. Dass Menschen Dinge trinken müssen, die sie vielleicht nicht trinken wollen. Eimer. Den hast du bei dir stehen, direkt vor dir. Nee, ich meine ja Notfall. Ich hab. Ja, den hast du direkt vor dir stehen. Oh Gott. Das ist krass, wa? Oh Gott. Hier direkt meins noch hinterher. Kräuter mit Benzin. Ja, genau. Vorletzter Platz. Vor allem vorletzter. Also. Ja, vor Pferdebranka, oder? Oh Gott. Das kann sie nicht beurteilen. Ich wollte es noch vor Pferdebranka. Wie sagst also, du? Also, oh Gott. Hat's gebrannt? Ja. Ja, stimmt, bloß er ist nicht verschmeckt. Also, vorletzter. Cool, oh ich hab mit einem Liter pro Person an Wasser gerechnet. Gut, dass wir das schon fast durch haben. Ich habe mit zwei pro Person gerechnet und dir gesagt. Oh Gott. Das Beste ist, das nächste trickst du ja auch noch. Oh Gott. Das ist eigentlich voll der gute Deal gewesen jetzt. Es ist ein großes Türchen. Nein. Wie 14? 15. 15. Ja, ich mach die nur auf, deswegen. Ja, komm, geht klar. Also von hinten sieht's aus wie ein Apfel mit Tentakeln. Es ist auch ein Apfel mit Tentakeln. Ist das verrottete Apfel? Wahrscheinlich. Nein. Einfach nur. Ja, super. Apfel. Während es ein Apfel WC? Immer, oder? Muss aufs WC. Ja, aber zum nicht zu kotzen. Zum Durchspülen. Ich will gar nicht dran riechen. Ich will es einfach auf Ex und weg. Das ist doch auch gut, dass es Apfel Beeren sind oder magst du Beeren gar nicht? Es geht eigentlich noch. Achtung! Nimm dir deins, was du willst. Ich bin mit beiden zufrieden. Ich meine, guck mal, wie gering der Ausschlag da war. Einfach nur, weil das dahinter war. Das erinnert mich, wo ich mal... Das geht jetzt noch. Ja, das ist lecker. Wo ich mal eine Runde kriege. Also das ist nicht saurer Apfel. Nee, das ist nur Apfel. Nein, das ist kein... Das ist richtig lecker. Ich hatte damit mal eine Runde Kings gespielt. Bist du zuerst? Oder Toilettenbause? Nee, ich kann ja unten. Kennt ihr das Kartenspiel Kings? Nee. Wir sind den gleich wieder da. Ja, nein. So, also Kings ist ein Kartenspiel, wo du halt eigentlich... Du machst einen Becher in die Mitte, wo von jedem, was er dabei trinkt bei dem Saufspiel, etwas reinkippt. Also ist es eine eklige Bräu in der Mitte. So. Dann wird verdeckt ein Kartenspiel ausgelegt um den Becher rum. Und jedes Mal zieht einer eine Karte. Und dann ist es halt, wenn es, ich glaube, eine Zahl in Schwarz ist, darfst du jemand anderen das trinken lassen, so viele Schlücke von seinem Getränk. Und wenn es rot, musst du es selber. Dann gibt es halt noch irgendwie Damen, dann muss das, also irgendwie, da muss man halt irgendwie ein Thema sagen und dann muss man halt sagen, zum Beispiel Automarken. Und dann ich dann BMW. Audi. Ja. Keine Ahnung, ich muss trinken. So halt, ja. Und dann die Könige sind besonders. Die Könige, wenn man einen zieht, wird oben drauf gelegt. Der den letzten König zieht, muss den Becher trinken. Ich hatte während den Apfel als Getränk, was recht lecker ist. Ich muss eigentlich auch Platz 1 setzen. Ja, irgendwie und passt dieses Getränk gar nicht in diesen Kalender. Es ist ein gutes, das ist die Sache. Wenn du doppelt Popcorn hast. Doppelt fucking Popcorn. Ich sag mal, vielleicht ist das ein Muster. Wir haben dreimal kleiner Kobold gehabt. Wir haben jetzt zweimal Bärenzin und zweimal Feigling, obwohl es das gleiche ist, was ja beschiss ist. Okay, wenn wir von der Theorie ausgehen, dann wird alles andere nochmal doppelt vorkommen und dann sind wir richtig gefickt, weil die dunkle Arschhälfte mal alle da ist. Nö. Aber halt, ich hatte beim Kings dann den Becher trinken müssen und dann war ich weg für den Abend. Das geht gar nichts, wenn du so einen Scheiß hast. Weil, stell dir vor, es ist ja lecker, der während den Apfel, ja? Mhm. Aber davon einen dicken Schuss. Dann irgendwie einen Sahnenlikörartigen oder so. Und dann noch von einem, der eine Pussy ist, einfach bloß Bier. Und dann, ja, nee, kannst vergessen zu trinken. So, und dann mal zurück. Wie war jetzt die Erfrischungskur? Geht's dir viel besser? Ja. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie heißt die zweite Flasche von dem Drachenblut? Eine zweite Flasche? Koboldpisse? Wir haben die Theorie, dass weil so viele Sachen schon jetzt doppelt waren von Anbietern, ja? Zwei Bärenzinn, drei kleiner Kobold, zweimal kleiner Feigling. Ein Küsschen ist nur einmal gewesen. Alles andere war einmal. Das heißt, wenn alles andere doppelt kommt, das heißt, die dunkle rechte Hälfte, die alles scheiße ist, würde alles nochmal doppelt kommen. Oh Gott. Deswegen, was würde das Drachenblut bringen? Echsenblut, Lindwurmblut? Nee, das ist schon zu ähnlich. Kobold. Gnom? Leprechaunblut. Wasser. Was? Wasser. Wasser. Das Wasser geht aus. Ja. Danke. Und dann noch ein Dreiviertel Liter. Wir sind da schon fertig. Was? So, das war das kleine Intermezzo und wir sind wieder zurück zu unserem Trinken. Welche Zahl waren wir? Ich kann nicht mehr zählen. Mal die zweite. 16. Nein, 15 sind wir, oder nicht? 16 muss es sein, weil ich einen weggeschmissen habe. Einen weggeschmissen? Ja, weil Doppelpopcorn in der Rangliste, was wie hoch ist, ist ja doof, oder? 17 kann es nicht sein. 16. Wo ist die? Ach, da. Oh Gott. Dazu. Dann trinken wir wieder zusammen, ha? Hey, das war's. Was ist das? Oh mein Gott, da steht Fire drauf. Oh mein Gott, da steht Fire drauf. Fire Shot. Hot and spicy Cinnamon Shot. Oh Gott, nein! Cinnamon? Kicked by Whiskey. Nein. Oh Gott, das ist wieder dieser Scheiß. Das ist das Maß. Das Maß ist scharf. Nein, das schmeckt einfach nur nach Zimt. Boah. Und wenn ich den Tipp geben darf, ich geschütze in den alten, damit sie es wieder mit irgendwas anderem mischt. Ja. Zimtlikör mit Whisky verfeinert. Das wird mit safe. Farbstoff Cinnamon. Safe letzter Platz. So. Safe letzter Platz. Von wegen, das Zeug wird super schmecken. Ich meine Güte, wie kannst du extra Jalapenos essen, aber vor so ein kleines bisschen scharf da vorher? Nein, es geht nicht um das Scharf, es geht um das Aroma. Oh! Zimt? Das schmeckt, als würde ich eine Zimtflasche. Meine Güte, ihr habt keinen verdammten Gefühl für die Saison, ja? Ich meine, es ist weihnachtlich, da macht man ja Zimt und Lebkuchen. Aha. Und lecker. Und ich muss sagen, sowas mit Cola gemischt ist richtig geil, weil das richtig so das Lebkuchengefühl. Boah, ich habe Cola mit und dann kam da so wirklich. Ja, was ich richtig mag, ist Kätze Königswasser. Ja. Cinnaminis. Das ist so leicht halt so aber nur Kräuter, aber die guten Weihnachtskräuter-Likör. Ja. Der flüssige Massini. Und das halt mit Cola zusammen. Riecht und schmeckt dann wie Lippen. Ja. Prost! Extra. Das wird gerade da. Bisschen mehr Biss, als ich erinnere, aber doch eigentlich trinkbar. Alter, das ist so ein Ekel, ne? Hey, wer hat die nicht gekühlt? Stand im Keller. Scheinbar nicht lange genug. So. Hey, ich bin okay, ich würde es im Mittelfeld einordnen. Weil langsam ist das. Ja, ist okay. Ja, komm. Nein. Besser als Küsschen. Hinter Sambuca. Der ist schlechter als Sambuca. Nee. Nein. Aber hinter die, vor dem Popcorn-Ding auf jeden Fall. Eins noch weiter nach hinten. Weil da würde ich dieses Küsschen, das würde ich eher noch mal trinken als das. Küss ja. mich! Boah. Wie war das? Jetzt habe ich so einen ekligen. Ja, es ist, die Kirsche bleibt. Die Kirsche bleibt, das ist ganz klar. Und, aber der Biss, der von dem Spicy, das war ganz schnell weg. Was war gerade Thema? Ich musste gerade mal kurz austreten. Ah, war bloß das Kings-Kartenspiel und so. Und, und wir hatten die Theorie, dass die meisten Anbieter wahrscheinlich doppelt was reingepackt haben. Also fürchten wir uns vor dem, was doppelt noch kommen wird. So, aber das war 15? 17. Hey, ich kann es nicht. Wir sind so schnell da durch, wir müssen vielleicht doch was dranhängen. Doch, 17. 17 ist klein. Wollt ihr jetzt doch noch irgendwas vorher streiten, bevor das aufgeht, oder wollt ihr einfach trinken, was jetzt zugeht? Was ist das? Oh Gott. Apple Pie. Oh Gott. Oh, jetzt Apple Pie. Nein. Kleiner Feigling, Apple Pie. I have a pen. Trinke ich alleine, wenn du die Aktie trinkst. Bye, bye, Miss American Pie. Do the shovel and the level. Nee, wie ging das? Kennt einer das Lied? Der Text. Nein, GEMA. Komm! Meine trinke ich mit. Okay. GEMA ist doch jetzt nicht mehr so irgendwie. Ich weiß nicht, was. Du darfst immer noch nicht Musik auf YouTube verwenden. Es geht nur darum, dass YouTube sich mit der GEMA geeinigt hat, dass jetzt Musik abgespielt werden darf. Ja, danke, dass du es so erklärt hast. Du darfst es halt immer noch nicht benutzen. Deswegen, bye, bye, Miss America. To the Chevy and the Levy? Lenny, oder? Devi? Heavy? Hat das irgendwie eine viel breitere Öffnung als die anderen kleinen Flaschen? Ja. Das ist einfach eine viel kleinere Flasche und eine fette Öffnung. Ja. Okay, ja, die anderen sind Glas, das ist Plastik, ist es bloß. Es kommt einem breiter vor, weil das Plastik ist. Das Ekelhafte ist, es fühlt sich irgendwie wie Glas an, einfach nur so mega dünnwendig. Ja, das ist irgendwie sehr so plastik. Als ob du so mächtig wärst und Glas zerdrücken könntest. Frisst sich der Apple Pie durch das Glas und muss deshalb mit Plastik abgefüllt werden? Oder frisst sich das Popcorn durch das Plastik? Ich weiß es nicht, aber der Witz ist, es ist unten, wie soll ich das sagen, kennt ihr diese ich wollte schon gerade sagen Chemikerflaschen, aber halt so die Glasflaschen, in denen dann halt so Säuren oder so gelagert werden, dass die von innen so leicht weiß angelaufen sind. Oh ja. Ja, das hast du entweder das oder das ist die Lichtbrechung am Boden. Ich glaube, das Plastik ist einfach so dick. Nein, okay. Oh mein Gott. Also es kommt vor, als ob es ein bisschen milchig wird. Ja. Ja. Ja. Was ist das jetzt? 18, wir haben es bald geschafft. Es ist Apple Pie. Pie. Everything pie. Wrong, schmeck, wrong schmeck with this Apple. Podcast. Was? Nee. Oh, nein, würde es nicht. Das riecht wie Popcorn mit Apfel. Popcorn mit Apfel. Ja. Ich will nicht deine Hand. Was sagst du? Du hast deine Pfoten weg. Was? So. Alles gut. Ich hab's nicht gesehen. Das ist so geil, so völlig off-context so. Du sollst deine Flossen wegnehmen, ich will Chip. Was? Auf einer Skala von 1 bis Magenta, wie sehr hat der Alkohol mich beeinflusst? Chips. Keiner will mich angucken oder sagen, okay. Weiter. Ja. Chips Boah. Helfen echt, ey. Ja. Also ich muss sagen, ja. Eklig, aber irgendwie doch besser als Popcorn. Ja. Mm-mm. Mit den Jahren lernt man. Man bringt Chips mit, die einfach alles neutralisieren, was in den Mund kommt. Das ist so. Nächstes Mal mit Käsedip noch, damit alles weg ist. Ey, ich hatte überlegt, hier Dingens hier Tortilla-Chips mitzunehmen und mit Dip und allem drum und dran. Ja. Hatte ich überlegt, aber dann dachte ich mir nächstes so. Nächstes Jahr vielleicht, wenn wir Sponsoren haben. Doritos! Wollt ihr? Lace, what you... Ich meine, ihr habt doch gehört, wie mein toller, falscher Italo-Spanisch-Akzent ist. Is this easy mode? Bena Franca is... I inglesos is muy bueno. Lass uns vom Blizzard... Blizzard, wollt ihr uns sponsern? Ja. Call of Duty, Pop Games, Mini Figures. Wollt ihr uns... Choking Hazard? Komm, ich möchte das nächste aufmachen. Willst du das 18, wirklich? 18, ja. Ach, nee, ne? Oh, da. Ja. Andere Seite, oder? Nein, doch, da. Du hast keine Fingerbizeps. Au, nein. Die Farbe. Oh, hä, ist schon wieder das gleiche? Oh Gott, orange. Boah. Johannisbeere. Sex on the Beach. Ja, richtig. Sex on the Beach. Das ist so enttäuschend, wenn du einen Barkeeper mal gesehen hast, so ein Sex on the Beach machen mit wirklich rumschwingen und sonst was und Kack da reinfüllen und alles. Dann siehst du sowas. Eine schöne Show und dann siehst du das. Ja, okay. Nee. Das sieht eher aus, ja, wir haben Wodka und Multivitaminsaft. Ist normalerweise so mehrschichtig auch? Nee. Ich habe keine Ahnung von Cocktails. Also es ist bloß halt, die machen das, dass du halt... Für mich ist Sex on the Beach blau. Nee, das ist der Pool. Das wollte ich gerade sagen. Das ist Swimmingpool. Das ist Swimmingpool, ja. Deswegen blau. Mai Tai? Mai Tai ist ähnlich, aber der ist mehr milchig. Der ist mehr milchig. Ja, ich glaube viel Kokos. Also auch so dieses Orange. So leicht Pina Colada. Richtig, der geht mehr in das Milchige. Okay. Nee, aber das... Die machen ja Likör und so einen Scheiß rein, dass es halt unten ein bisschen dunkler ist und oben ein bisschen heller. Nicht so ganz gemischt. Ist auch scheißegal, oder nicht? Vielleicht nicht, wer weiß. Vielleicht ist da Kaffee drin gewesen. Ich fürchte mich, weil das ist irgendwie seltsam, weil das ist der gleiche Alkoholgehalt, den wir letztes Jahr hatten. Aber ich spüre noch weniger. Soll ich sagen, woran das liegt? Wir haben bisher nicht diese 60% Kräuterlikörquote in irgendeiner Form erreicht. Ja, wir haben stattdessen bloß die Fruchtliköre. Kräuterlikör haut ja einen. Ey, von den 18 waren locker 7. 18? Waren locker, also von den 18, also wir sind jetzt bei 18. Nur so. Die Sache ist so, letztes Jahr von den 18 waren locker 7 Kräuterliköre oder so. Boah. Plus noch die Weinflasche am 6. oder 8. oder 12. Ja. Das war also und dann hast du noch das Popcorn dabei gehabt und was war außer Popcorn, da war irgendwie noch was anderes ekliges. Es war nicht American Pie, glaube ich. Ja, auch Sambuca hatten wir auch schon. Ja, andere Lakritzkacke. Es hat wieder mit Sambuca angefangen, Gott, oder? Nee, Sambuca war später. Nee, Sambuca war 1 oder 2 oder so, wo wir dann, oh, das muss man anzünden. Und nein, das muss man nicht anzünden. Und doch, Sambuca zündet man an, also zünd ich das jetzt an. Ich zünd das an, warum ich zünd das also an? Also manche in Glaspinchen. Sambuca mit einer ganzen Kaffeebohne drin. Ja, nee, wir haben nicht mal ein Niveau für Glasbecher. Aber da haben wir nicht Zeit für einen Kaffeebohnen. Die hätte ich unten, nur die Sache ist so... Wenn wir das schon ist einfacher. Richtig. Ich muss es nicht entsorgen lassen. Alles gut. Riecht nach Multivitaminsaft. Das stimmt, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Das ist mal angenehm. Schmeckt nach Multivitaminsaft. Ja. Mit Zucker. Ja. Ja, also schlechter billig Multivitaminsaft oder so. Ein bisschen Schuss. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, das haben wir schon Schlimmeres gehabt. Das ist völlig okay. Würde ich so oberes Mittelfeld, weil das Mittelfeld klingt, als ob es Mitte ist, aber Mittelfeld ist Apple Pie. Also scheiße. Ja, deshalb oberes Drittel würde ich so anordnen. Boah. Da tut sich's gut, oder? In der Nähe von Radio Waldfee. Ne? Boah. Jetzt kommt der Tod, Mann. Jetzt kommt der Tod. Was ist das, 19 trinkst du. Trink dafür den Rennen. Nein. Das ist das, was ich denke, was wow. Es ist. Wow. Das sieht aus, als ob das irgendwie von Leuten aus dem Internet mit Kickstarter gemacht worden wäre. Was ist das? Ein sehr, sehr stilisiertes Symbol. Muli 68. Das sieht ziemlich nach B-Produktion aus. So. Muli 88, was? Und hat nur ein Drach. 38% Alkohol. Hat nur einen Drachen Alkohol. 81. Kräuter, yay! Moody 68 Getränk GmbH. Ich glaube, ich habe sogar das Video vom letzten Jahr noch auf der Festplatte. Das muss ich gleich allerdings mal suchen. Oder wir haben es in der Dropbox. Ich weiß nicht, ich muss nur zur Hälfte irgendwo durchklicken und du weißt schon, wie es uns geht. War das ein Verantwortlicher gewiss ab 18 Jahre? Was? Kannst du nicht mehr. What the? Das ist scheiße klein! Was steht da drauf? Dann ist das kleine. Verantwortlicher Genuss. Ab 18 Jahren. Ja. Voll, ja. Mir leid, ich besitze keine Hilfsmittel wie du, wie das Mikrofon, wo das Mikroskop was auf der Nase hast. Ey. Du hast ein Mikrofon auf der Nase? Ja. Ja, ich bin immer noch ziemlich sicher, dass der Alkohol mich nicht beeinflusst hat. Ich muss das auch irgendwo aus Potsdam. Ja, aus Potsdam. Aus Elten. Das ist Kräuterscheiße, die wird hoffentlich bloß die einzigen Leute, bei denen man sich noch mehr drüber lustig macht, als über Schweizer und Österreicher, sind Aussies. Ja, aber da ist die Wochenshow auch, glaube ich, zum großen Teil schuld dran. Ich meine, wie hieß also, der Kerl, wo Bastian Pastewka immer dabei war? Pastewka-Show? Nee, halt, wo es bei der Wochenshow, wo Bastian Pastewka irgendwie als Reporter immer bei Ingolf Lück war und hat... Ich bin nicht so alt, Christian, das muss ich mir nicht fragen. Oh Gott, ja, ich fühle mich alt, fuck you. Wie alt bist denn du? Zu alt, um das hier vor Leuten zu erwähnen. Bist du der Älteste endlich? Hey, halt, wir wollen ruhig bleiben. Wenn ja, dann? Ja, super. Ich werde meine ja nicht vor den doofen Zuschauern sagen wollen, dann werde wow, ich ja. Wow, gehen. Okay. Also ich bin 93er Jahrgang. Bist du drüber oder drunter? Kannst du es auch per Handzeichen geben, außerhalb der Kamera? In welche Richtung weint sie jetzt drüber oder drunter? Das kann ja nicht. Wir brauchen ja beide Hände. Fuck you. Wie viel? Also doch. Ich wusste es nicht. Okay. Echt? Krass gehalten. Der Bart, der hält das. Ja, gute Gene dahin, schlechte Gene dahin. So oder so, Hände waschen. So, schön Kräuterscheiße für uns. Ist der Älteste am Tisch. Das ist korrekt. Ja, normalerweise habe ich den Angelo dabei, damit ich das nicht in die Rolle erfülle. Dann bin ich die Jüngste? Oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Das heißt, nach dem 24. gibt es ein Gangbang. Yeah. Nein. Nein. Dips auf Erster. Erster hinten. Ja. Sie hat ja gesagt! Sie hat ja gesagt! Hast du jetzt hast du in den Mülleimer fallen lassen? Boah. Muss ich nachtrinken, weil sonst schütte ich immer vor. Boah. Ich hab noch nicht getrunken und ich sehe schon alle schon halb kotzen, so weißt du? Es hat nicht so einen starken Nachgeschmack, es hat nur so richtig scheiße. Und das Witzige ist, meine Nase geht nur immer mehr zu, statt mehr auf, obwohl wir nur Kräuterscheiß und Früchte trinken. Irgendwie helfen die Vitamine nicht, wenn die in Alkohol schwimmen. Oh, ist das grusig. So. Also der kommt ganz nach unten. Nee. Werde Branka? Nee. Ich sehe den da. Zweitletzt. So, da. Nee. Was war das? Nee. Was ist? Ach, nee, nix. Ich sorge um deinen Ikea-Tisch. Ja, fuck you. Wir haben die Zehe auch vergessen. Das Einzige, den ich sehe gerade auf. Muss reichen. Jetzt will das nicht weiter wischen, nachdem es diesen Fleck berührt hat. Du hast noch dein Sandwich für Subway. Ja, ich weiß. Ich glaube, das werde ich heute nicht mehr essen. Subway, wollt ihr uns sponsern? Ich mach mir das morgen. Er ist besser als Turtle. Freshy grusig. Ich glaube, ich mache mir das morgen im Backofen. Boah. 22, 24, 23, 24. Wollen wir das nächste machen? 20 sieht nach dem Kleid aus. Du meinst, wie das jetzt schon? Ja. 20, oder? 20. Ja. Ja, tut mir leid, ist auf meiner Seite. Oh mein Gott, das ist Neon Pink. Ach, das ist es. Oh, das heißt auch so. Pink Shot von Dos Mars. Easy. Fresh and Fruity Berry Shot. Easy Game. Haben wir nicht von Dos Mars schon mal eins gehabt? Ja. Das war das Kirschding, was du nicht mochtest. Ich habe Angst vor dem zweiten Sambuca. Das ist das richtig Zimt-Scheiß-Ding. Das richtig samtige. Samtige, zimtige Shit. Ey, ich möchte mal sagen, ich habe die 21 nicht aufgemacht, die war schon so eingedrückt an der Seite. Ja, yeah, genau. Nein, also die ist noch nicht offen, aber die ist schon hier komplett rausgelöst an der Seite. Dude, ich trau dir mit nichts mit der Scheiße. Ich hab Angst. Okay, mit den blauen Gläsern hat das einen schönen Effekt, aber bei euch wird es wieder scheiße aussehen, oder? Nehmen wir die pinken Gläser für den pinken Scheiß. Damit es nicht auffällt. Ja. So, ja, oh, wir haben alles ausgetrunken, ganz klar. Platsch. Ups. So, welchen willst du da? Wagst du den größeren mit Dosmas? Oder willst du den kleinen? Na ja, komm, ja. Trinkst du mir. Ah, jetzt bin ich da. Okay. Boah. Es ist witzig, wenn ich sagen muss, das riecht pink. Ich habe mal vom Zahnarzt Mundwasser bekommen. Das hat so geschmeckt, wie es gerochen hat. Richtig pink, nach Rosenwasser. Und das so Das riecht wie diese Zuckerschnüre. Ja. Von die Lakritze, die langgezogene da so ist. So riecht das. Ist okay, Platz 1. Besser als Äpfel? Es schmeckt künstlich, aber es ist gut. Schmeckt richtig, richtig künstlich. Und man schmeckt kein Alkohol und dieser Schott-Teil da drin ist auch irgendwie runtergegangen. Bitte. Ich muss noch mal aufs Klo. Frisch, fruchtig. Das kann man schnappen. Bocken wir es vor dem Apfel oder machen wir es nach dem Apfel? Boah. Nach dem Apfel. Ich fand den Apfel besser. Apfel. Boah. Apfel ist gut, das kann man immer trinken. Das ist so pink, nee, das kann man echt bloß ein paar kurze oder so das trinken. Das ist pink. Das ist richtig pink. So, bevor er kommt, pink. Können wir ja schon mal gucken, ob wir ihm im Handel anbieten wollen mit der 21. Darf ich die 21 aufmachen? Ja, die darfst du ausnahmsweise mal aufmachen. Die ist... Drin, ich will es gar nicht sehen. Da gibt's nur noch... Kleiner Kobold. Kuba Libre. Wirklich? Schon wieder? Fuck it. Nein, nicht. Kuba Libre? Fuck you. Das... So? Ja, was ist Kuba Libre? Keine Ahnung. Das ist die Freiheit Kubas. Es ist Coca-Cola mit Rum. Es ist eine scheiß Rum-Cola und das machst du extra als einen kurzen. Das ist Bullshit. Das ist so, als wenn du Wodka also O als einen Schuss machst. Ich glaube, da ist mehr Rum als Cola drin. Hoffentlich. Ja, da ist mehr Cola als Rum als Cola. Ich weiß nicht. Von der Farbe würdest du ja denken... Wie viel? 17? Nee, da ist mehr Cola drin. Jetzt geht's los. Nee, weil von der Farbe schätzt du, oh, da muss Rum drin sein, so bräunlich wenig, wie das ist. Aber ich rechne eher, die haben einfach billig Cola genommen und deswegen ist das. Also wahrscheinlich so haben sie eher Wasser genommen. Die Topstar-Cola. Hat eure Flasche auch so leichte Wichsspuren hier, wie Kleberreste oder sonst was? Ne, wo? Mm-mm. Nein. So rechts in den Etikett. Die haben meinen Finger schon aufgesogen, ich weiß. ja, deine Finger sind wahre Wichs-Magneten. Die finden das und so. Ja, die finden Wichs so. Nein. Oh, ja. Safe. Oh ja. Ich habe schon richtige Schluckbeschwerden von dem Zeug, ey. Ich will schon gar nicht mehr. Ich auch nicht. Guck mal, wir haben wenigstens schon den Adventskalender ziemlich verbessert. Wir haben es bald geschafft. Boah. Ich will gar nicht wissen, was am 24. Nein, noch nicht. Wir haben es noch nicht geschafft. Ich will keinen High Five geben, bevor ich die 24 nicht gesehen habe. Ups, ich sehe eine 19. Ja, die haben wir eben aufgemacht. Das ist jetzt bei der 21. Welt. Achso, oh, der war sogar irgendwie zu plötzlich. Kuba Libre, alles cool. Ja, ich fühl's beleidigt. Ne scheiß Kuba Libre. Das ist kein Schnaps. Das ist ein Mixgetränk, noch schlimmer als die anderen da. Weil, Pina Colada, hast du Mühe damit, oder? Kuba Libre, wenn das halt über den Teppichkanten fährt. Weil wirklich, Pina Colada, da ist ja Mühe hinter. Muss ja ordentlich Scheiß mischen. Sex und so wirst du mischen. Gell, hab ich auch gerade gedacht. Aber fucking Kuba Libre, das ist eine Cola und ein Rum. Ich dachte, ihr nehmt nicht bei jedem neuen Becher. Wir haben mehr Becher als ihr. Übrig. Das ist keine Ahnung. Außerdem, wir haben die noch. Ganz ehrlich, jetzt kann sich jeder. Ihr habt da doch garantiert zugegriffen. Nein? Nein. Also ja, ein paar zwei am Anfang, Gläser, zwei glaube oder drei. Ja, keine Ahnung. Merkst du, dass du dieses immer gebeugt sitzt? Ja, ich würde das aber echt anstrengen. Ja. Aber ich kann mich nicht zurücklehnen okay, wegen dem Mikro. Alter. Boah, das schmeckt richtig. Langsam. Das riecht nach richtig, das riecht nach schlechter Cola. Mhm. So. Topstar-Cola. Ja, Topstar-Cola. So richtig abgestandene, wo du genau riechst. Der Topstar, wenn ihr uns sponsern wollt, lasst es sein. Ey, warte, Schalke ist mittlerweile seit 2016 im E-Sport-Bereich dabei. Schalke 04, falls ihr uns sponsern wollt, in Mönchengladbach. Wir spielen auch ein paar E-Sports, also... Hey, wir spielen Overwatch, professionell. Ja, wenn du dich mal wieder in fucking Ranked reintraust. So eine Pussy. Hat keinen Bock mehr auf das Ranked. Das hat nichts mit Pussy zu tun. Gehauen wird diese Saison. Ich möchte einfach mal das Wort ergreifen. Einfach nur sagen, dass Blizzard das in irgendeine... Ich hab's schon fünfmal umgeschoben. dass Blizzard einfach nicht dazu in der Lage ist, in irgendeiner Form ein Balancing dafür zu erstellen. Deswegen, ja, ich weiß, ich spreche ein bisschen laut, ich gucke ein bisschen auf die Kurve, aber hey, ich hab euch lieber. Enttäuschend und schlechter Kuba Libre. Ich hasse den Cola. Ja. Mittelfeld, irgendwo da in den Schwarm. Kann man trinken, würde ich aber vielleicht zweimal oder so nehmen. Ein halbes Glas und das war's. Ja, aber halb höchstens einmal so. Ich hasse Rum-Cola. Immer noch besser als ein Apple Pie, oder? Immer nur so ein bisschen, so damit man immer direkt alles auslegen kann. Ja, aber guck mal, das Problem ist, hier, wo sortierst du es ein? In die Mitte. Ja, nee. Weil Mitte ist Küsschen, der Dos Mas Shot, wo du fast gekotzt hast. Apple Pie. Und dann wird es nur noch schlimmer. So, nee. Weißt du, was das Geilste wäre? So einer müsste sich eigentlich vorher angucken, was in jedem Türchen drin ist, und dann von jedem oder von allem eine große Flasche kaufen. Boah. Und dann, weißt du, so das Beste und das Schlechteste muss dann komplett nochmal ausgetrunken werden. Boah. Ja, könnten wir ja nachdenken. Wir haben ja noch Läden, die jetzt erreichbar sind um diese Stunde. Aber nicht keine, die das anbieten. Der war, glaube ich, gut. Das What? Ist auch wieder ein so. Wiederkommender aus dem letzten Jahr. Keiler. Oh. Der kleine Keiler. 22? Ich glaube, ja. Wenn nicht, dann habe ich verkackt. Ja, okay. Kleiner Keiler. Das geht klar. Das ganz ist schön scharfe Kirche. Scharfe Kirche. Ich habe keine Ahnung, was das scharf hier gemacht hat. Hier abziehen für noch mehr Partyspaß. Tauschrausch. Nimm deine leere Flasche und versuche sie gegen 3 volle Flaschen zu tauschen. Natürlich kostenlos. Du hast 5 Minuten. Wer tauscht das freiwillig? Bei mir ist es kaputt gegangen. Eine Stunde lang Satz mit Alter. Alter? War mit Alter? Ja, war das mal. Eine Stunde nur Alter hinten dran, denke ich. Ich glaube, er beginnt eher wahrscheinlich. Alter. Ich glaube, Alter wie Alter. Ja, man kann es wahrscheinlich rauslesen, sobald das Getränk raus entfernt ist. Oh Gott. Was ist das jetzt genau? Kirsche. Mit Alter. Schön frech, die Sau. Scharfe Kirsche. Ja. Yeah. So, Beende. Ich ruhig den, vom... Alter. Boah. Warte, wo ist das Stück? Ich kann das jetzt vervollständigen, wenn ich das in den Zettel habe. Da. Es schmeckt jetzt schon die Kirsche so extrem. Beende eine Stunde lang jeden Satz mit Alter. Sag ich doch. Alter. Ja, Alter. Voll Alter. Es schmeckt schon wieder nach so saurer Kirsche. Das ist die Sprache der freudigen Jugend, Alter. Die freudige Jugend benötigt große Mengen von Alkohol. Ich versuche mich da mal schon reinzuatmen. Aber das ist der Fehler. Weil dann kriegst du den Geschmack mit. Zum Glück zählen wir uns nicht mehr. Ja, zur Jugend. Ich rieche nur noch süße Noten daraus bei all dem Zucker, der da vertreten ist, Alter. Schon zu viel von so einer Scheiße getrunken. Oh, ich freue mich schon wieder auf Silvester, wenn wieder irgendwelche Leute wieder irgendwas mitbringen. Das schmeckt wie Wassereis. Na, ich bin dran. Ja, wie du, oder? Nix bist du dran. Du hast gerade eben den aufgemacht. So dieser schlechte Zuckergeschmack von Kirsche mit Wassereis. Nein! So wie wenn man das Endwasser vom Wassereis... Nein! Sagt. Jamaika rum. Nein! Oh, fuck you! Nein! Backbar! Das ist... Nein! Wenn du das alleine trinkst, trinke ich, egal was in der 24 ist und in der 23, trinke ich das komplett. Das ist die 23! Dann trinke ich alles, was in der 24 ist, alleine. Safe. So. X. Nein. Das ist ein Freund von unserem letzten Jahr. Safe. Von der Backbar. Nein, erzähl's dir noch nicht. Safe. Wenn du das alleine trinkst, trinke ich die 24. Scheißegal, was da drin ist. Ich hab Angst, dass ich von dem kotzen muss, wenn es so schlimm ist. Safe alleine. Ich trinke das safe alleine. Komplett auf X. Nein, Metall. Nein, auf Kur rum. Warum tust du das? Sven, du trinkst es alleine? Riech mal dran. Nein. Weißt du, was das ist? Nein. Erzähl's dir jetzt. So. Was bedeutet Backbar? Man denkt ja, das ist der Produzent, der das herstellt. Nein. Backbar ist eigentlich eine scheiß Kiste, wo du Schnäpse hast zum Backen. Die haben Backschnaps in den Adventskalender reingepackt zum Saufen. Im der zweiten 40%. Jahr. Zum zweiten Jahr in Folge. Ja, das ist nur Rum. Es ist purer Rum. Oh mein Nichts Gott. Nichts anderes. Ich bin blind. Ja, es ist nur Rum. Sven? Rum. Ich trinke das alleine, wenn du die 24 dafür trinkst. Dann bin ich nämlich fertig für dieses Jahr. Okay. Wir teilen Brüder. Warte, ich gucke, ne? Ob in der 24 aber ich will den Nachgeschmack der Kirschen haben. Das ist was Großes drin. Du musst alleine trinken. Ja. Und du trinkst die 24. Ja. Ey, habt ihr gehört, ich trinke die 24 alleine, wenn ich das alleine trinke. Hab ich gehört. Witness! Ich die 24 aufmachen? Nein. Ich hab dir nur gesagt, da ist was Großes drin. Da ist auch was Großes drin. Da ist was Großes drin. Ich kann mir vorstellen, dass das schon fast eine Beleidigung für Jamaika ist. Guck mal, wie dem Scheiß mit der Flasche. Weil hier steht Alter, das Jamaika. Das zieht Schlieren. Nee, guck dir die Flasche an. Der Boden ist so dick. Ja, zum Glück. Was für ein Beschiss ist das denn? Ja. Guck mal, so ein Boden, das ist nicht normal. Guck mal, wie das Schlieren. Oh mein Gott. Guck mal bitte, wie das Schlieren. Das fließt so voll ekelhaft lang. Es ist purer Rum, was erwartest du? Purer Rum in einem Plastikgefäß mit einem kleines bisschen Kirsche drin. Bin ich recht in der Annahme der Ange... Sven. In die Kamera. In die Kamera. Ein falsches Face. Chips, Wasser. Er hat das mutige Gesicht. Oh, warum riecht das nach Popcorn? Alles riecht jetzt nur noch nach Popcorn. Alles schmeckt einfach nur nach dem Zeug gerade. Tipp. 24 aufmachen. Ich möchte die 24 aufmachen. Reicht halten. Oh Gott, Prosecco. Prost, ihr Säcke. Oh Gott. Ihr gehört X. Ich kotze gleich. Ich kann kein Prosecco auf X kaufen, Leute. Das war der Deal. Das ist auch egal, was da drin ist. Prosecco oder Wein. Mit dem Sauerstoff, ich kotze, wenn das auf X ist. Back mal ganz hinten, scheiß Arschlöcher. Das sind Sachen, die zum Backen da sind. Oh, danke, Sie haben daran gedacht, dass das ein Schraubverschluss sein soll. Ja, nicht auf X, komm, das kann man auch zusammen trinken. Wir haben Prosecco Dockrisante Zonen. Mit dem müssen wir aber jetzt richtig anstoßen. Wie denn? Mit Schnapsgläsern? Nee. Mit Wassergläsern. Nee, nicht bei mir, ich nehme die Flasche. Ein bisschen schräg rein. Dann schreibt es nicht so sehr auf. Lalalala. Schönes Jahr. Schönes Jahr. Diese tollen Schraubverschlüsse, die immer so tun, als ob sie Korken wären. Ah, schöner als richtige Korken. Boah. Fuck. Ja, aber dann siehst du darunter die echte Realität. Es ist eigentlich genau wie am nächsten Morgen. Das Schlimmste auf so viel Likörscheiße jetzt was mit Kohlensäure zu trinken. Der riecht verkorkt. Der riecht aber echt nicht so gut. Das war ohne Scheiß. Nein. Wie geht das? Ja, wie das kann sowas verkorkt riechen? Der riecht aber echt nicht so geil. Nein. Ich glaube, den haben wir auch weg. Warte. Ich mache tatsächlich das Wasser leer, dann können wir teilen. Weißt du, was das Spannendste ist? Eine italienische Produktion. Wir haben es geschafft, innerhalb der normalen Knackpunktzeit zu bleiben bisher. Bisher. Das heißt, jetzt müssen wir... 1:21. Weißt du, was wir jetzt tun müssen? Über den Film reden, den wir letztens lesen müssen. Nämlich der Film, über den wir diese Woche reden, ist... Der Zauber von Oz. So, hast du ihn gesehen? Da warst du ja sogar noch dabei. Ja, den habe ich nicht gesehen. Hast du ihn gesehen, den Zauber von Oz, irgendwann mal? Nee. Die Version von 1939. Ja. Hast du den irgendwann mal gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich muss sagen, ich fand ihn okay, aber der Hauptcharakter war eine scheiß Mimi. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe gelogen. Durch Popkultur hast du genug davon mitbekommen. Sie ist ein Gör, was mit ihrem Leben unzufrieden ist, was in südlichen Teil der USA ist. Habt ihr das schon auf? Nein. Oder habt ihr nur nachgetrunken? Wasser. Das war Glas erst leer machen, damit wir Gläser haben. Boah, hab keine Angst. Boah, ich dachte schon gerade, ey. So. Aber halt, sie lebt in den Südstaaten und oh, das Leben ist so schlimm und mein Hund wird von der Nachbarin genervt und sowas, das ist so schlecht. Hab zugelegt, ja. Und dann will sie von zu Hause weglaufen. Tut's aber dann irgendwie doch nicht und dann kommt ein Orkan und währenddessen hat sie eine Wahnvorstellung, wo sie ist in Oz. Und dort trifft sie Leute, die genauso sind wie in ihrem echten Leben. Das ist kein 50-50. Bloß fantastische Wesen. Nein, das ist überhaupt kein 50-50. Du bist zu dumm, um 50-50 einzuschütten. Das ist der Wahnsinn. Passt schon. Ja, screw you. Boah. La. Boah, ihr hättet mal gestern schon das Terrorist Town dabei. Ja. Jesus. So, aber halt. Lieber. Es ist schlimm, gute Charaktere, aber der Hauptcharakter ist so eine Mimi, die bloß meckert und quengelt und sonst was. Nicht gut. Kannst du mal die Liste gucken, wo ich ihn einordnen muss? Na dann, auf ein besseres Jahr 2017. Hey, die meisten sind schon tot, viel mehr können nicht sterben. Sagt ihr, bevor alle safe zu Hause sind. Sehr gut. Hey, Trump. Nicht vergessen, wir sind ja immer noch bei dem Standpunkt, ich bin der Meinung, dass Trump angeschossen wird vor seiner... Was ist das? Vor seiner Vereidigung zum Präsidenten. Also ich muss sagen, wir haben jetzt deutlich besseren Likör gehabt. Darunter. Ja, aber es ist gegen Ende sehr abgesagt, weil du hast die Produkte, die bloß zum Backen da sind. Du hast den Prosecco, der verkorkt schmeckt, obwohl er keinen Korken hat und bloß bitter und will. Boah. Das Problem ist, meine Zunge wird so leicht wie so taub. Es schmeckt so taub in meinem Mund. Die Sache ist, ich habe schon viel schlechtere Proseccos geprobiert in meinem Leben. Es gibt noch schlechtere Proseccos. Wenn du trinkst Prosecco. Einmal im Jahr. Okay. Wie können Pseudo-Reiche das cool und lecker finden? Weil Champagner trinkt mich Prosecco. Paris Hilton. Ich sag ja Pseudo-Reiche. Ich sag ja Pseudo-Reiche. Ja komm, Prosecco trinkt Pseudo-Mittelklasse. Paris Hilton trinkt den Prosecco aus der Dose. Ja, das hilft dir gerade hin auch aus der Hose. Ja, wir fangen mit den Reimen an. Unser Niveau ist arg gesunken, aber wir fühlen uns wohl dort. Das ist so, wie wenn man als Kind mit den Eltern pflichtmäßig anstoßen musste und dann so ein Sektglas bekommen hat. Boah. Ja, so schmeckt das. Oder halt, wenn du bei irgendwelchen Events, wo es gratis was zu saufen gibt, da ist es immer das. Das ist auch immer so. Und das ist nur erträglich mit dem Orangensaft dabei. Weil, stell dir vor, wenn du bei der Kirche reingehst oder so und ah, es gibt ein bisschen Wein oder so, und sagt, ah, ja, da das. Es gibt noch ein Osterei. Spielst du jetzt Moderator? So, ich glaube, der Sven ist gelangweilt. Boah, ja. Ich bin nicht gelangweilt. Ich muss mich gerade eher kontrollieren, irgendwie meine ich gleich Lust zu kotzen. Kannst du mal die Top 250 anzeigen, damit wir wissen, wo ich hier einnotiere? Oh Gott. Ich sag einfach jetzt Scheiß drauf. Platz 1. Nee. Der Film, Wild Tales können wir jetzt. Der Film lassen. War Mimi, ich sag's 1 unter Scheiße, wie hieß der brasilianische Film mit denen, wo die alles um diese militärische Polizeieinheit ging? Was? Elite Dangerous Videospiel. Nein, Tropa de Elite, 1 da drunter. So, unser neuer Platz unter Tropa de Elite. Der Zauberfall aus. So, und Sven, ich habe für dich eine Weihnachtsüberraschung noch nachträglich. Fuck you. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Du darfst den nächsten Film aussuchen, den wir bereden, von der Liste der Top 250 besten Filme der Welt. Oh. Fuck, um welchen Film hat mich der nochmal betrogen? Du musst es nicht jetzt aussuchen. Du kannst es irgendwann im nächsten Jahr benutzen. Nein, safe, ich weiß es jetzt. Ich will es jetzt schon haben für den nächsten Knackpunkt 2017. Star Wars A New Hope. Oh, Star Wars A New Hope. Nächstes Mal bei Knackpunkt mit dem. Boah. Oh Gott. Fuck, Alter. Rein technisch können wir es jetzt bereden, weil ich glaube, die meisten kennen den gut genug, um das einfach so. Ja, es fängt an mit dieser Szene, wo das Raumschiff dort so schwarz dort hinterher fliegt und dann, wo Darth Vader noch dran kommt und dann weiter und alles. Aber warte, Spoiler aus. Jo. Aber ich glaube, wir können noch den Abend ausklinken lassen, indem wir zufrieden unseren Sekt. Also ich habe meinen Sekt schon weg. Trinken und uns tolle Filmprodukte wie The Room angucken. Nein. Und er sein Sandwich-Futter noch frittiert kriegt. Weder noch. Deswegen, frohes Neues. Wenn er das Sandwich jetzt noch isst, dann kotzt er sicher. Ja, das müssen wir dann noch nachfilmen. Alter. Das kommt dann als Extras hinzu auf dem Knackpunkt. Also, wenn ihr so wollt, ihr habt keine Präsenz, wo ihr irgendwie Öffentlichkeitsarbeit leisten wollt und gesehen werden wollt. Nö. Nein, wir sind das heißt, bloß wieder mal besuchen auf knack.net. Also, wir wünschen uns kann man erreichen über Sven. Ja. Und wir wünschen nachträglich frohe Weihnachten, frohes Neues. Und glaubt uns, wir werden nicht kotzen oder wir werden es euch zufilmen. Deswegen, ciao! Tschüss! Kleines Nachwort von mir. Schönes Jahr 2017. Ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen. Gott. Bei mir ist gerade wirklich ein bisschen schlecht. Keep it secret. Keep it safe.